Hey Leute, ich wollte noch mal ein paar Sachen loswerden. Vielleicht erkennt ihr mich schon an meiner Stimme. Ich habe das Hörbuch eingesprochen von Luck and Rose, die gefährlichste aller Religionen, für der Staat ist nicht dein Freund. Und ich wollte mich noch mal ganz herzlich bei allen bedanken, die finanziell das Projekt unterstützt haben und mir Bitcoins und Dash gespendet haben. Das Geld ist auf jeden Fall angekommen und ich habe mich sehr darüber gefreut, endlich den Einstieg in diese Kryptomarkt genommen zu haben. Vorher hatte ich dann doch immer so ein bisschen keine Ahnung, woran es gelegen hat. Ja, woran hat es gelegen? Das kann man dann immer fragen, woran hat es gelegen. Aber auf jeden Fall, ja, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die sich das angehört haben. Und wer es noch nicht gemacht hat, tut das. Es ist auf jeden Fall seine Zeit wert. Man kann es sehr bequem beim Autofahren hören, beim Spazierengehen, Joggen, Zocken, beim Socken sortieren, Haus renovieren, beim Abwaschen oder Autostaubsaugen oder was auch immer. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Die These, dass Herrschaft nicht existiert und niemals existiert hat und nicht existieren kann, ist so ein Spruch, der mir da beim Lesen ziemlich im Gedächtnis geblieben ist. Und die Argumente, die das belegen, die muss man einfach in jeder Situation und Diskussion mit einem Staatsgläubigen parat haben. Luck and Rose liefert da sehr viele von und begründet diese sehr schlüssig, was ich vorher noch von niemand anderem gehört habe, so in der Form. Und ist euch mal aufgefallen, dass Menschen in Amt und Würde, wenn man das so bezeichnen will, wie Richter, Ärzte und so weiter, die Pflicht haben, ihre Handlungen mit ihrem Gewissen zu vereinbaren, aber einfache Leute wie wir jetzt haben das nicht, diese Pflicht? Ist das nicht ein bisschen komisch? Also im Buch wird das ganz geil erklärt, wie verheerend das für die Gesellschaft ist, wenn Menschen wie Soldaten oder Polizisten oder auch andere Befehle empfangen, statt ihrem eigenen Gewissen zu folgen. Und auch das ist eine wirklich fundamentale Erkenntnis aus diesem Buch, die man sich so richtig schön einverleiben sollte. Vielleicht denkt ihr, ach, ich weiß das schon alles, was da drin steht und ich muss mir das nicht alles nochmal geben, aber ganz ehrlich, mir ging's so. Ich habe diese Sachen nochmal so wirklich, wirklich verinnerlicht. Und wenn ich heute nach diesem Buch darüber spreche, dass das eine Religion ist, dass das alles hier auf Autoritätsglauben basiert, dass das alles gar nicht existieren kann in der Natur, dann strahle ich eine Gewissheit aus, die ich vorher nicht hatte, auch wenn ich Teile davon schon wusste. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Argumentation, meine Worte viel mehr Kraft haben dadurch, dass ich jetzt das einfach nochmal wirklich, wirklich verinnerlicht habe. Und darum geht es. So wird Wissen aufgebaut. Ich meine, wir gehen in die Schule 14, 13 Jahre, je nachdem, Sitzenbleiber, auch mal 14, 15, und kriegen jeden Tag diesen Glauben rein. Und ja, das Ganze aufzulösen, da muss man schon ein wenig Zeit investieren. Und ich erwische mich selber immer wieder, dass ich irgendwo diesen Autoritätsargumenten immer wieder so ein bisschen auf den Leim gehe, möchte ich sagen. Also da hat mir das Buch auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen. Und das wünsche ich euch auch, dass es euch einfach festigt in eurer libertären, anarchistischen Position, dass es euch die Gewissheit gibt und die Kraft, in jeder weiteren nächsten Diskussion mit einem Staatsgläubigen da so richtig schön auftrumpfen zu können und die Oberhand zu behalten. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen, dass es da endlich mal mehr Bewusstheit gibt in diesem Bereich. Alright, das wollte ich einmal loswerden. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Abend. Libertäre Grüße gehen raus.